Unser Ruf tönt kräftig und weit. Die Haltung ist aufrecht, stürmischer Geist. Wir kämpfen wie Löwen und Könige fallen. Töchter und Söhne der römischen Drei. Unser Fundament steht fest wie Granit nur. So können wir wachsen, wie wir es verdienen. Und auf jeden Tiefpunkt folgt wieder Triumph. Die Kämpfergemeinschaft ist mein Individuum. Wir kommen in den Spieß um, geben dir ein Leben, das sich lohnt. Du wirst immun gegen ihre Manipulation. Wenn die Pflicht ruft, kommen die Reaktion schnell. Wir attackieren weiter, bis die Bastion fällt. Denn wir sind die Bewegung, die ganz vorn kämpft, die die Front hält und deren Ansporn wächst. Sie im Kampfsport treffen, diesen Kampf fortsetzt. Wer nicht weiß, wie es geht, kriegt die Antwort jetzt. Wo wir sind, kämpfen Deutsche wie Löwen. Wo wir sind, kommt Bewegung ins Spiel. Wo wir sind, gibt es nie einen Rückzug, wenn der dritte Weg aufmarschiert. Wo wir sind, kämpfen Deutsche wie Löwen. Wo wir sind, kommt Bewegung ins Spiel. Wo wir sind, geht es vorwärts, vorwärts, wenn der dritte Weg aufmarschiert. Unser Kampf hier ist alles, was noch zählen kann. Alles andere steht hinter dem Thema eh an. Disziplin ebnet die Straßen, auf denen wir fahren. Ethos wie der von Schlageta. Frag uns nicht, was wir denn davon haben, was wir tun. Unser Kosmos sagt ideal vor Konsum. Jeder von uns gründet Familien, lebt nach Prinzipien, folgt nur der Linie des Bluts. Wir stellen Anspruch an uns, den man sonst nirgends kennt. Und wir erfüllen ihn mit 100% Punkten. Wer die Wende will, muss unser Erbe ernst nehmen. Nur der Konsequenteste schlägt Funken. Und nur der Funke gibt deinem Land den Brand brennt. Einmal die Lunte wird eilig gerannt. Wenn Deutschland erwacht, werden Herzen entflammt. Wir tragen die Fackeln direkt in den Tank. Wo wir sind, kämpfen Deutsche wie Löwen. Wo wir sind, kommt Bewegung ins Spiel. Wo wir sind, gibt es nie einen Rückzug, wenn der dritte Weg aufmarschiert. Wo wir sind, kämpfen Deutsche wie Löwen. Wo wir sind, kommt Bewegung ins Spiel. Wo wir sind, geht es vorwärts, vorwärts, wenn der dritte Weg aufmarschiert. Wo wir sind. Wo wir sind. Wo wir sind. Wo wir sind, kämpfen Deutsche wie Löwen. Wo wir sind, kämpfen Deutsche wie Löwen. Wo wir sind, kommt Bewegung ins Spiel. Wo wir sind, gibt es nie einen Rückzug, wenn der dritte Weg aufmarschiert. Wo wir sind, kämpfen Deutsche wie Löwen. Wo wir sind, kommt Bewegung ins Spiel. Wo wir sind, geht es vorwärts, vorwärts, wenn der dritte Weg aufmarschiert.